Zum 70. Gründungstag der Ausstellung über die drei Revolutionen fand am 5. August eine Veranstaltung statt. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Tae-bok, die Funktionäre und Belegschaft der Ausstellung nahmen an der Veranstaltung teil. Auf der Veranstaltung wurde das Gratulationsschreiben des ZK der Partei der Arbeit Koreas an die Belegschaft und Mitarbeiter der Ausstellung verlesen. Darin hieß es: Am 6. August zu C35 1946 habe Genosse Kim Il-sung die Ausstellung über den demokratischen Aufbau zum ersten Jahrestag der Befreiung des Vaterlandes besichtigt, seitdem die Arbeit der Ausstellung dutzende Male vor Ort angeleitet und diese zu einer eigenartigen Ausstellung koreanischer Prägung weiterentwickelt, die die Richtigkeit und Lebenskraft der Generallinie der Partei für den sozialistischen Aufbau veranschauliche. Seit ihrer Gründung habe die Ausstellung über die drei Revolutionen in den vergangenen 70 Jahren unter der sorgfältigen Leitung und Fürsorge der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il gemäß der Besonderheit einer komplexen staatlichen Ausstellung ihre Mission ausgezeichnet erfüllt. Auf der Veranstaltung gab es Gedenkreferat und Reden.